dass du durch zu viele bergmännische Ausdrücke oft unverständlich wurdest. Und manche würden sogar, da du so oft von dem schönen Öl sprichst, womit sich die Leute traktieren, auf den Gedanken geraten, dass die guten Falluner und Göteborger schnödes Baumöl saufen, da jenes Öl doch nichts anders ist als ein schönes, starkes Bier. Mir hat, nahm Cyprian das Wort, Theodors Erzählung doch im Ganzen nicht so sehr missfallen als dir, Ottmar. Weil ich habe Menschen gekannt, die sich plötzlich im ganzen Wesen veränderten, die entweder in sich hinein erstarrten oder wie von bösen Mächten rastlos verfolgt in steter Unruhe umhergetrieben wurden und die bald dieses, bald jenes entsetzliche Ereignis aus dem Leben fortriss. Ich wusste es. Lassen wir dem geisterseherischen Cyprian nur was weniges Raum, so geraten wir gleich in ein Labyrinth von Ahnungen und Träumen. Erlaubt, dass ich unsere trübe Stimmung mit einem Mal vernichte, indem ich euch zum Schluss unseres heutigen Clubs ein, na was, Kindermärchen mitteile. Was? Bitte? Ein Kindermärchen, das ich vor einiger Zeit aufschrieb und das mir, so glaub ich, der tolle Spukgeist Droll selbst eingegeben hat. Ein Kindermärchen? Für die Kleinen? Hört, hört! Ein Märchen von Lothar. Für Kinder. Von Droll, dem Spukgeist. Ein Kindermärchen? Du, Lothar, ein Kindermärchen? So riefen alle. Ja, sprach Lothar. Wahnwitzig mag es euch bedünken, dass ich es unternahm, ein Kindermärchen zu schreiben, aber hört mich erst und dann urteilt. Lothar zog ein sauber geschriebenes Heft hervor und las. Nussknacker und Mausekönig. Der Weihnachtsabend. Am 24. Dezember durften die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum den ganzen Tag über durchaus nicht in die Mittelstube hinein, viel weniger in das daranstoßende Prunkzimmer. In einem Winkel des Hinterstübchens zusammengekauert saßen Fritz und Marie. Die tiefe Abenddämmerung war eingebrochen und es wurde ihnen recht schaurig zumute. Fritz entdeckte ganz insgeheim wispernd der jüngeren Schwester, sie war eben erst 7 Jahre alt worden, wie er schon seit frühmorgens es habe in den verschlossenen Stuben rauschen und rasseln und leise pochen hören. Auch sei nicht längst ein kleiner dunkler Mann mit einem großen Kasten unter dem Arm über den Flur geschlichen. Er wisse aber wohl, dass es niemand anders gewesen als Pate Drosselmeier. Der Obergerichtsrat Drosselmeier war gar kein hübscher Mann. Nur klein und mager, hatte viele Runzeln im Gesicht, statt des rechten Auges ein großes, schwarzes Pflaster und auch gar keine Haare, weshalb er eine sehr schöne, weiße Perücke trug, die war aber von Glas und ein künstliches Stück Arbeit. »Ach, was wird nur Pate Drosselmeier für uns Schönes gemacht haben?« rief nun Marie. Fritz meinte aber, es könne wohl diesmal nichts anders sein als eine Festung, in der allerlei sehr hübsche Soldaten auf- und abmarschierten und exerzierten, und dann müssten andere Soldaten kommen, die in die Festung hinein wollten, aber nun schössen die Soldaten von innen tapfer heraus mit Kanonen, dass es tüchtig brauste und knallte. »Nein, nein«, unterbrach Marie den Fritz, »Pate Drosselmeier hat mir von einem schönen Garten erzählt, darin ist ein großer See, auf dem schwimmen sehr herrliche Schwäne mit goldenen Halsbändern herum und singen die hübschesten Lieder.« In dem Augenblick ging es mit silberhellem Ton. Klingeling, klingeling. Die Türen sprangen auf, und solch ein Glanz strahlte aus dem großen Zimmer hinein, dass die Kinder mit lautem Ausruf »Ach, ach« wie erstarrt auf der Schwelle stehen blieben. Aber Papa und Mama traten in die Türe, fassten die Kinder bei der Hand und sprachen »Kommt doch nur, ihr lieben Kinder, und seht, was euch der heilige Christ beschert hat.« Thank you.